Er ist es, der euch auf dem Festland und dem Meer reisen lässt. Wenn ihr dann auf den Schiffen seid und diese mit ihnen bei einem guten Wind dahinfahren und sie froh darüber sind, ein stürmischer Wind darüber kommt. Die Wogen von überall über sie kommen und sie meinen, dass sie rings umgeben werden. Dann rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn du uns hieraus rettest, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Die Muschrikin sprechen hier so. Die Muschrikin, die ansonsten in ihrer normalen Routine mehrere Götter neben Allah anrufen, hier, wenn sie wirklich in der Not sind, dann sind sie aufrichtig Allah gegenüber in der Religion und rufen ihn also mit diesem Bittgebet an, dass wenn du uns rettest, sind wir dankbar. Ja, der Mensch ist eine solche Schöpfung Allahs. Er kann nur bis zu einem gewissen Grad Schmerz oder Pein empfinden. Ab diesem bestimmten Grad kann er nicht mehr ruhig verbleiben. Er muss ausrufen. Ja, und dann denkt man auch nicht mehr, wie sehe ich gerade dabei aus oder was denken die Leute jetzt von mir. Und so ist jeder Mensch. Ja, und die Grade können unterschiedlich sein. Manche müssen schon sehr früh, können bei sehr leichten Schmerz schon nicht mehr ertragen. Manche einen sehr großen Schmerz, eine sehr große Not können sie noch aushalten. Aber irgendwann ist bei jedem Menschen dieser Level von Pein oder Not oder Drangsal erreicht, wo das Innere, das wahre Innere des Menschen herauskommt. Die Muschrikin, wenn sie in großer Not waren, ja, links und rechts die Wogen des Wassers über sie, es gibt keinen Ausweg mehr, dann riefen sie aus. Dann kam die Fitra, die natürliche Veranlagung, auf der alle Menschen erschaffen sind, das Innere des Menschen kam dann heraus. Jetzt ist nur wichtig, das Leben zu retten. Im normalen Leben, wenn wir alle in unseren Beschäftigungen verloren sind, dann sind wir abgelenkt, dann bilden wir uns ein, wir hätten ja andere Stützen außer Allah. Aber dann auf dem Meer, ja, und das Meer steht hier für die Muschrikin, wenn sie auf dem Meer waren, aber so für jede Drangsal oder Not, wenn wir alleine sind und uns vorkommen, als ob wir auf einem einsamen Ozean dahin fahren würden. Und wenn alle anderen Stützen dann also verschwinden und dann sie sich nur noch an Allah erinnern. Denn die Kenntnis Allahs ist eine, die in unserer Fitra, in unserer natürlichen Veranlagung verankert und verwurzelt ist. Und so bringt Allah jeden Menschen mal in eine solche Situation, wo er aufwachen soll. Er auf die Stimme seines Inneren hören soll. Manche wachen auf und bleiben dann auch wach und nehmen den Glauben an und erkennen die Wahrheit. Manche wachen kurz auf und schlafen wieder ein. Manche wachen auf und wissen sehr wohl Bescheid, aber aufgrund ihrer Umgebung, die sie halt mehr beeindruckt oder mehr, vielleicht auch sogar mehr mehr einschüchtert, aufgrund ihrer Umgebung tun sie so, als ob sie nicht wüssten und lassen wieder von ab von dem, was sie eigentlich wohlwissend erkannt hatten, dass es wahr ist. Ja, das ist meistens so. Man lebt ein künstliches Leben, man will den Menschen gefallen, man vergisst Allah. Wenn dann aber die richtige Not kommt, dann merkt man, Moment mal, wem muss ich eigentlich gefallen? Ja, wie auf einer festlichen Gesellschaft. Ja, wo alle geschmückt und geschminkt und festlich gekleidet sind, um einander zu gefallen. Um einander zu gefallen. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, Allah möge uns alle davor bewahren, aber für die Lehre daraus stellen wir uns kurz vor, dass auf so einer festlichen Begebenheit auf einmal ein Erdbeben ausbricht. Ja, wie dann alle laufen. Und wie dann keiner mehr darauf achtet, wie er gerade wirkt, wie er gerade auf andere Menschen, was für einen Eindruck er macht, wie er aussieht. Ja, warum? Weil dies ist jetzt echt. Ja, und das soll, und all diese Begebenheiten sollen uns an den Tag der Auferstehung erinnern, wo das Echte, das Innere, was im Herzen wohnt, wo das herausgebracht wird. Aber wenn er sie gerettet hat, fange sie sogleich an, ohne Recht auf der Erde gewalttätig zu handeln. O ihr Menschen, eure Gewalttätigkeit richtet sich doch nur gegen euch selbst. Er ist doch nur der Genuss des diesseitigen Lebens. Hierauf wird eure Rückkehr zu uns sein und wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, und das ist auch eine große... Ja, deswegen darf auch keiner mehr zurück am Tag der Auferstehung. Ja, jetzt haben wir... Ich glaube, wir werden das noch lesen. Am Tag der Auferstehung werden die Menschen ja bitten und lasst uns noch einmal zurück. Wir werden ganz anders handeln, als wir zuvor zu handeln pflegten. Und genau das ist der Grund, wenn Allah sie nämlich rettet. Ja, weil das sind alles wie kleine Tage der Auferstehung. Diese Momente der Drangsal, wo wir Allah aufrichtig anflehen und ihm irgendwo auch versprechen, dass nein, bitte rette uns jetzt nur hier raus und dann, Ja, wir werden friedlich, wir werden nett, wir werden wahrhaftig und wir werden der Wahrheit folgen. Ja, aber was ist dann, wenn Allah einen errettet? Hier wird es beschrieben, sie benehmen sich gewalttätig. Ja, das ist eine Eigenschaft der Muschrikin auch. Und deswegen darf keiner zurück. Warum? Weil wenn er bei der ersten Begegnung oder bei einer Begegnung mit der Wahrheit sich nicht geändert hat, dann hat er bewiesen, dass er sich nicht ändern wird. Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist nur wie Wasser, das wir vom Himmel hinabsenden, worauf das Gewächs der Erde von dem Menschen und das Vieh verzehren, sich damit vermischt. Bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten, kommt unser Befehl über sie, bei Nacht oder bei Tag. Und da lassen wir sie abgemäht sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte. So legen wir die Zeichen ausführlich dafür Leute, die nachdenken. Ja, wie sieht ein Feld aus, nachdem es abgeerntet wurde? Wenn ihr schon mal vielleicht ein Maisfeld oder ein Weizenfeld mal gesehen habt, kann man sich vorstellen, dass da vor kurzem noch grüne Herrlichkeit und Pracht und Früchte und Getreide zu sehen waren? Ja, wer das immer noch nicht versteht, der soll sich die Orte anschauen, wo Unglücke herabgekommen sind, wie Erdbeben oder Tsunamis oder Stürme gewütet haben. Wie sehen diese Leute aus? Ja, als ob da kein Mensch je gelebt hätte. Alles Aufgebaute ist niedergestürzt. Kein Dach steht mehr auf Säulen. Keine Zuflucht. Und manchmal ist auch so, Allah bewahre uns alle und alle Menschen, manchmal ist auch ein solch wütender Sturm, dass es keinen Weg aus dieser Gegend mehr heraus gibt. Keinen Weg hinein und keinen Weg heraus. Und so, Allah zeigt uns im Diesseits schon. Ja, das baut nicht nur für hier auf. Plant nicht nur für hier. Ja, der Mensch bemüht sich manchmal lange, sammelt, ordnet, reinigt, baut auf und die Todesengel kommen zu ihm und lassen ihn nicht mal dort wohnen für den Ort, wo er jahrelang vielleicht geplant hat. Das heißt nicht, dass wir gar nicht planen oder dass wir nicht unsere Häuser pflegen und säuberlich wohnen und wer sich das leisten kann, auch schön wohnt. Das ist alles völlig legitim und es ist auch menschlich, aber nicht nur für das Diesseits. Die Sorge soll auch oder vor allem dem Jenseits auch gelten. Ja, nicht die Pflichten lassen, weil man sich nur noch mit diesen Dingen übermäßig beschäftigt. Dass diese Dinge für einen alles werden. Dass diese Dinge für einen zum Götzen werden, den man erfreuen will. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Die Wohnstätte des Friedens, das Paradies. Für dort sollen wir uns vorbereiten und dabei auch das Diesseits nutzen und auch genießen. Allah hat uns viele schöne Dinge gegeben, die Teil unseres Lebens sind und die wir nicht missachten oder auch vernachlässigen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, das wahre Heim, das wahre Haus des Friedens, das gilt es doch, dafür uns vorzubereiten. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens, ewig werden sie darin bleiben. Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein gleiches, und Erniedrigung wird sie bedecken. Sie haben vor Allah nichts, das sie schützen könnte, als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären. Das sind die Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Und am Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt haben, sagen: Bleibt an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Wir trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen: Nicht uns habt ihr gedient. Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch. Wir waren gegenüber eurem Dienst an uns fürwahr unachtsam. Dort wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Und entschwunden ist ihnen dann, was sie zu ersinnen pflegten. Sag: Wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen: Allah. Sag: Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Dies ist doch Allah, euer wahrer Herr. Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus außer dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden? Ja, also was passiert denn, nachdem man etwas verstanden hat, dass man wieder in die alte Art verfällt, auf den alten Weg zurückfällt? Ja, was wendet euch ab? Was ist das Hindernis zwischen euch und der Wahrheit? So hat sich das Wort deines Herrn bewahrheitet gegen die, die freveln, weil sie nicht glauben. Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Sag, Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag, Allah leitet zur Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man ihm folgt? Oder jemand, der nur dann die Rechtleitung findet, wenn er selbst recht geleitet wird? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Ja, außer Allah muss alles geleitet werden. Außer Allah muss jedem der Weg gezeigt werden. Er muss auf dem Weg geführt werden. Außer Allah braucht alles Rechtleitung. Dann wem gebührt es also, dass man ihm wirklich folgt? Und die meisten von ihnen folgen nur Mutmaßungen. Aber Mutmaßungen nützen nichts gegenüber der Wahrheit. Gewiss, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Ja, deswegen machen wir auch diese Bittgebet, diese Dua. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Das macht nicht, dass diesseits zur alleinigen Quelle unseres Wissens. Ja, denn das diesseits besteht auch, ja, fast nur, können wir schon sagen, aus Mutmaßungen. Selbst die Wissenschaften, ohne die jetzt degradieren zu wollen. Ja, aber etwas, was ständig in Erneuerungsvorgang ist, das beweist ja, dass vieles davon vielleicht vorher nur auf Vermutungen, auf Einschätzungen, auf Annahmen basiert hat. Ja, nur Allahs Buch verspricht uns, dass es la rayba fi, dass es daran keinen Zweifel gibt. Mit hundertprozentiger Überzeugung können wir an dieses Buch herangehen. Ja, mit Annahmen wird Wahrheit nicht erworben. Ja, ich meine, dass es so und so ist. Oder ich denke, dass es so und so ist. Ja, im Diesseits kann man vielleicht so durchkommen, aber nicht im Dien, in der Religion, sondern Haq, Wahrheit, wird von Allah entgegengenommen, der selbst die Wahrheit ist. Dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden, sondern er ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen Sie, er hat ihn ersonnen? Sag, dann bringt eine Sura bei, die ihm gleich ist, und ruft an, wen ihr könnt anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr erklären sie das für Lüge, wovon sie kein umfassendes Wissen haben, und schon bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren, für Lüge erklärt. Schau, wie das Ende der Ungerechten war. Ja, etwas ohne wirklich darüber Bescheid zu wissen, schon zu verleugnen, ja, das machen wir leider oft, und die Menschen im Allgemeinen, ja, was wir auch vielleicht auch Vorurteile nennen oder auch Mangel an Wissen nennen können, ja, ohne Wissen etwas zu verleugnen. Man tut sich selber wirklich nur Unrecht damit. Und unter ihnen gibt es manche, die an ihn glauben, und unter ihnen gibt es manche, die nicht an ihn glauben. Dein Herr weiß sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag, für mich ist mein Tun und für euch ist euer Tun. Ihr seid unschuldig an dem, was ich tue, und ich bin unschuldig an dem, was ihr tut. Ja, und hier wird uns auch beigebracht, ja, dass so etwas wird es immer geben, dass Menschen auf die ein und dieselbe Sache komplett verschieden reagieren. Manche sind so und manche sind so. Wir als Gläubige haben damit abgegrenzt umzugehen. Ja, wir wünschen jedem das Beste, aber letztendlich haben wir unsere Taten und andere haben ihre Taten. Ja, man soll das Gute wollen, man soll das Gute unterstützen, wo immer es ist, und alles tun, um das Gute auch zu verbreiten und das Schlechte zu vertreiben. Ja, aber letztendlich, für uns sind unsere Taten und für die anderen sind ihre Taten. Ja, die Arbeit des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, war, die Botschaft zu überbringen. Und die Verantwortung, was man jetzt damit tut, mit der Botschaft, das war deren Verantwortung, denen überbracht worden war. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Kannst du aber die Tauben hören lassen, auch wenn sie nicht begreifen wollen? Ja, das heißt also, jemand, der zuhört, aber nicht versteht, der ist so, als ob er nicht gehört hätte. Der ist so, als ob er nicht gehört hätte. Und unter ihnen gibt es manche, die auf dich schauen. Kannst du aber die Blinden recht leiten, auch wenn sie nicht sehen? Gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich selbst Unrecht zu. Und an dem Tag, da er sie versammelt, wird ihnen sein, als ob sie nur eine Stunde vom Tag verweilt hätten, und sie erkennen einander wieder. Verloren sind dann diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten und nicht recht geleitet waren. Alles, was uns jetzt so beschäftigt, wenn wir zurückschauen werden, wird es eine Stunde von einem Tag uns erscheinen. Ja, eine Gelegenheit, ein Teil eines Tages. Dies ist die Wahrheit des Diesseits. Was vergangen ist, ist weg. Es ist vergangen. Die ganzen Schätze der gesamten Erde können diese vergangenen Stunden nicht zurückbringen. Und was noch kommt, ist auch nicht in unserer Hand. Ja, weil wir wissen nicht, ob es kommt, ob wir die Gelegenheit nochmal haben werden. Das heißt, was wir letztendlich wirklich nur haben, ist das Jetzt. Und wer das für Gutes benutzt, der ist wahrlich erfolgreich. Und seine Vergangenheit wird gut, weil das, was er tut an Gutem, das hinterlässt er. Er hinterlässt gute Spuren und er hat auch für sein Kommendes gut gesorgt, weil er die Absicht hat, Gutes zu tun und er sich auch nicht mit unnötigen Sorgen, die vielleicht nie bestätigt werden, mit unnötigen Ängsten, die vielleicht auch nie bestätigt werden über die Zukunft, mit denen sich die Zeit nehmen lässt. Ja, so viele Gelegenheiten für Gutes zu tun, lassen wir einfach verstreichen, weil wir denken, ein andermal oder weil wir gerade in großen Sorgen verwickelt sind über die Zukunft oder in Trauer über das, was schon vergangen ist. Ja, und all das ist zu unserem Schaden. Ja, eine Stunde von einem Tag, gerade mal kurz verweilt. Ja, wie man irgendwo hingeht und sich gerade ein bisschen eingewöhnt und dann muss man schon wieder weg. Ja, und wir können über uns nicht sagen, was morgen sein wird. Wir können nicht sagen, was morgen sein wird, deswegen das Jetzt nutzen. Nicht nur mit Kleinigkeiten verwickelt sein. Nicht nur mit Dingen verwickelt sein, die wir sowieso nicht ändern können. Nicht warten, bis alles perfekt ist, um dann endlich zu handeln und dann fromm zu werden. Nicht die Zeit verschwenden. Nicht von wichtigen Dingen fernhalten, weil unwichtigere Dinge dich mehr einnehmen. Ja, dem Wichtigen widmen. Fokussieren. Warum? Wahrlich, diejenigen sind im Verlust. Verloren sind dann diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten. Ja, schaut mal, wenn man nur die Sicherheit hat, dass ein Mensch nur uns nachfragen wird, was wir getan haben. Hier zum Beispiel, man putzt das Haus oder man räumt auf oder irgendeine Arbeit verrichtet man. Und man wüsste jetzt, da wird es eine Person nachher geben, die wird nachfragen. Ja, die wird mich zur Verantwortung ziehen. Wie hast du deine Arbeit getan? Ja, wie ändert das die Qualität unserer Arbeit? Ja, und wir alle wissen und wir müssen daran glauben, dass wir letztlich vor Allah stehen werden. Es wird ein Wiedersehen mit Allah geben und er wird uns fragen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Der Weg zum Paradies führt dran vorbei, dass man erst vor Allah stehen muss. Allah möge uns allen helfen und möge uns einen leichten Hisab geben, eine leichte Abrechnung geben. Ja, aber wie sollte das auf unser Tun jetzt wirken, wenn dieses Wissen in unserem Herzen verwurzelt ist? Ob wir dich nun einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich vorher abberufen, zu uns wird auf jeden Fall ihre Rückkehr sein. Hierauf ist Allah Zeuge über das, was sie tun. Jede Gemeinschaft hat einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag, ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen, außer was Allah will. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen. Wer spricht hier so? Schaut mal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam soll hier sagen, dass ich kann mir selber weder Schaden noch Nutzen bringen. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und über seine Stellung, Allah möge uns die Gelegenheit geben, dass er über seine Stellung, die Allah ihm gegeben hat, für uns Gläubige, dass wir darüber vielleicht nochmal im Detail sprechen können. Ja, wenn nicht, dann sucht euch eine Gelegenheit, sei es in Buchform oder dass ihr von jemandem einen Vortrag hört, ja, was euch an Möglichkeiten geboten wird, lernt über die Stellung des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er, nach all dem, was Allah ihm gewährt hat, das sagt, dass Schaden und Nutzen ist nicht in meiner Hand, sondern allein in Allahs Hand, dann wo bleibt dann für uns noch Raum, Furcht vor irgendeinem Menschen zu haben? Furcht vor irgendeinem Menschen, dass Menschen uns was antun könnten oder wenn wir sie erfreuen, dass sie uns was gewähren könnten. Was Allah dir geben will, kriegst du auf jeden Fall. Was er dir nicht geben will, es gibt keinen Weg, dir das zu beschaffen. Schaden und Nutzen ist in der Hand Allahs alleine. Sag, was meint ihr, wenn seine Strafe bei Nacht oder bei Tag über euch kommt, was werden die Übeltäter davon vorzuverlegen wünschen?